Mit Hitlers Machtergreifung ist die erste Phase des Planes erfolgreich abgeschlossen. Mit Heinrich Himmler, dem Reichsführer SS, rückt ein frühes Mitglied des Thule-Ordens in das Zentrum der Macht. Unter seiner Protektion stehen den Ordensbrüdern alle Türen offen. Die Thule-Gesellschaft hat ihren Zweck erfüllt. Sie stellt ihre Aktivitäten ein, zieht sich von der öffentlichen Bühne zurück und löst sich auf. Ihr Mentor und Geldgeber, Freiherr von Sebottendorf, verlässt Deutschland in Richtung Türkei, wo sich seine Spur verliert. Ein Wanderer zwischen zwei Welten, ein Schattenkrieger, der seine Pflicht erfüllt hat. Wohin begibt sich der geheimnisumwitterte Logenmeister nach seinem Abschied aus Deutschland? Wem erstattete er Bericht über die erreichten Erfolge und die Verwendung der ihm anvertrauten Finanzen? Wer von seinen Getreuen übernimmt die Vollendung des Werkes? Offensichtlich hat Sebottendorf die richtige Wahl getroffen, denn im nationalsozialistischen Deutschland verläuft alles nach Plan. Den gemeinsamen Zielen verpflichtet, schafft Heinrich Himmler innerhalb der SS eine neue, ihm persönlich unterstehende Abteilung, das sogenannte Ahnenerbe. Die mit großzügigen Mitteln ausgestattete Organisation übernimmt die Aufgaben des Thule-Ordens und widmet sich mit allen Kräften der Erfüllung der geheimen Prophezeiung. Himmlers Weltsicht ist, wie die der übrigen Ordensbrüder, von zwei Grundideen geprägt. Zum einen verfolgt er die Idee der Erschaffung eines arischen Übermenschen, zum anderen glaubt er an die Existenz eines uralten Herrschervolkes, dessen untergegangenes technisches Wissen er finden will, um es für eigene Zwecke zu nutzen. Unterstützt wird er in dieser Auffassung von seinem ariosophischen Berater, der wie Hitler und Lanz aus der Wiener Szene stammt. Karl Maria Willigut, ein ehemaliger österreichischer Oberst, ist schon früh der SS beigetreten und nennt sich dort nur Weißtor. Himmler verehrt den kauzigen Frühgeschichts- und Gotenforscher als Hüter eines verloren gegangenen Wissens, bewundert seine medialen und parapsychologischen Fähigkeiten und zieht ihn bei vielen wichtigen Entscheidungen als Ratgeber hinzu. Über Willigut Weißtor, der von sich selbst behauptet, dem germanischen Göttergeschlecht der Asen zu entstammen, existieren zahllose Legenden. Die Urteile schwanken zwischen Genie und Wahnsinn. Unbestritten ist, dass er Himmler auf die sagenumwobene Wewelsburg aufmerksam machte. Ein zufällig anwesender SS-Mann war Zeuge. Als ich näher trat, entdeckte ich einen kleinen, rundlichen Mann, der Himmler auf der anderen Seite des Tisches gegenüber saß. Er hatte seinen Kopf in ein Buch vergraben. Endlich hob der kleine Mann seinen Kopf. Ich sah, dass er eine hohe, schmale Stirn besaß. Sein Haar war weiß, kurz geschnitten. Und er mochte Mitte 60 sein. »Ich habe es gefunden, Herr Reichsführer«, sagte er jetzt. »Hier ist die Prophezeiung der großen Entscheidungsschlacht, über die wir uns unterhalten haben, sogar schriftlich niedergelegt. Soll ich sie Ihnen vorlesen? Der Text ist in mittelhochdeutscher Sprache abgefasst.« Die Augen des Alten blitzten vor Freude und Genugtuung über seinen Fund. »Danke, mein lieber Herr Weißtor«, sagte Himmler, »wenn Sie mir die Bücher hinterlassen könnten.« Er brachte den alten Weißtor bis zur Tür seines Dienstzimmers in die Münchner Reichsführung der SS und verabschiedete sich herzlich von ihm. »Wir suchen doch schon lange eine Ordensburg für die SS«, setzte der Reichsführer fort. »Am besten würden wir uns mal in Westfalen danach umsehen. Herr Weißtor hat die geeignete Burgruine aus germanischer Vorzeit in Westfalen gefunden. Es ist die Wewelsburg in der Nähe von Paderborn.« Himmler erwirbt die Burgruine wenige Monate später in der Absicht, um sie herum eine gewaltige Stadt für seinen SS-Orden zu errichten. Die erhalten gebliebene architektonische Planung ist eine esoterisch inspirierte Huldigung an die berühmte Heilige Lanze. Mit ihr soll der Überlieferung nach ein römischer Soldat die Seite des gekreuzigten Christus durchbohrt haben, um dessen Tod festzustellen. Für zukünftige Feiern der SS-Führungselite entsteht im mächtigen Nordturm der Wewelsburg ein sogenannter Weihesaal, dessen Boden ein überdimensionales, zwölfarmiges Hakenkreuz-Ornament schmückt. Esoterische Kreise bezeichnen es als schwarze Sonne.